Hallo. Ja, am Freitag, den 14.08.2020, habe ich mich jetzt hier auf die Terrasse gesetzt und versuche was aufzunehmen. Mann, Mann, ja, eigentlich hatte ich Lustiges vor. Das wird mir aber so in der Form heute überhaupt nicht gelingen. Mir geht's echt nicht gut. Der gestrige Donnerstag hat mir dermaßen den Stecker rausgezogen. Ja, ich bin echt fertig. Genau, hab ja versprochen, dass ich hier jetzt nicht rumjammer und klage, aber das würde ich einfach mal gern sagen wollen. Das ist echt Mist gerade. Echt Mist. Ganz großes Thema ist das Thema Essen und Trinken und daraus resultierende Bauchbeschwerden. Da habe ich echt noch kein Konzept. Im Prinzip vertrage ich gerade gar nichts. Und ja, das ist schon, das ist echt doof. Eigentlich hätte ich jetzt gerne was über diese kleine österreichische Bierkunde gesagt. Geht aber auch nicht so wirklich. Das war ohnehin so ein Test, wo ich so im Verlaufe dieses Probierens merkte, dass sich bei mir was tut, weil ich konnte halt immer schlechter schmecken auch. Also von daher, egal was ich da jetzt so sagen würde, das wäre eh nicht fair. Auf jeden Fall war es trotz allem schön. Bis zum gewissen Punkt. Und ja, mittlerweile, ich bin jetzt an dem Punkt, wo also Kohlensäure überhaupt nicht geht. Das tut einfach nur weh und brennt, auch beim Verschlucken. Und ja, wenn es dann weiter unten ankommt, ist es auch nichts. Jo, mit dem Essen weiß ich auch noch nicht so wirklich. Also, ich sag mal, vom Kopf her, der Kopf sagt Currywurst, ja. Der Bauch sagt um Himmels Willen. Und ja, von daher, das wird jetzt mal echt noch echt eine Herausforderung, das irgendwie zu leben in den nächsten Wochen und Monaten. Da hab sich da irgendwas einschwingt oder so. Ich sag ja, ich sag nein. Also, so eine Chemo ist ja eine schleichende Vergiftung. Eine beabsichtigte sozusagen. Und von daher, da wird sich nichts einschwingen. Ich kann wirklich nur hoffen, dass die beiden Wochen, wo in jedem Zyklus keine Chemo, sondern nur Antikörper gegeben werden, mein Körper sich so regeneriert, dass ich wenigstens so einmal in 6 Wochen meine Currywurst kriege. Oder auch ein alkoholfreies Bier. Ja, von daher wird das jetzt eine ganz kurze Geschichte hier. Ich hätte gern was noch vom Wochenende erzählt und wo der Bob da war. Aber das ist mir auch irgendwie, ist das auch heute anstrengend. Ich bin echt durch. War ja ohnehin die letzten Tage nur sitzen, trinken, atmen möglich. Liegen war ganz schwer, obwohl alles gesagt hat, leg dich hin. Also mein ganzer Körper gesagt hat, leg dich hin, aber es ging ja gar nicht. Es war viel zu viel Fläche, die dann nicht der Konvektion ausgesetzt ist. Dagegen ist halt heute Morgen hier schon recht hübsch im Garten. Jo. Ja, mehr weiß ich jetzt gerade nicht. Lassen wir es mal dabei, ne? Ich danke euch fürs an mich denken und sag bis denne.